Wer glaubt noch, dass uns drüben Korallenbäume erwarten und Vögel, die das Geheimnis singen und ab und zu die beinernen Schnäbel ins rosa gefärbte Wasser tauchen, und dass man uns abholen wird zu Gerüchen nach aufgebrochenen Mandelkernen und den weißen Wurzeln seltener Pflanzen. Ach, der Tod wird nach Pfeffer und Majoran riechen, weil er vorher im Laden beim Krämer saß, der am silbrigen Schwanz eines Salzherings erstickte.